Bitişen. Hallo, guten Tag. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, hallo, schönen guten Tag, ja gerne. Ja, zuerst Ihre persönlichen Angaben, Fragen. Wie heißen Sie? Walter Schmidt. Walter Schmidt. Schmidt, ja genau. Ja. Das ist Ende DT. Ja, endet am mit DT, ja genau. Okay. Herr Schmidt, ja? Ja. Ja, genau. Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre alt. 60 Jahre alt, okay. Wann genau sind Sie geboren? Das ist der 1.4. Ja. 1960. 19 1962. 62. Okay. Genau. Okay. Herr Schmidt, wie groß sind Sie? 1,80. Okay. Okay, wie viel wiegen Sie? 90. 90 Kilo. Ja. Okay. Okay. Herr Schmidt, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie? Was können Sie mir für mich tun? Ja, ich bin hier, weil ich seit ungefähr einer Woche so eine wechselhafte Oberbauchschmerzen habe und ab und zu sehr stark. Dann als sie gesagt, ich kann das nicht genau nachvollziehen, wann die Schmerzattacke auftreten. Und was ich noch gemerkt habe, dass ich so einen leicht schwarzen Stuhlgang auch habe. Schwarze Genau. Stufe. Okay. Sie haben gesagt, ja, seit ungefähr einer Woche Bauchschmerzen, ja? Ja, so eine Oberbauchschmerzen, genau. So ein gesamter Bauch würde ich nicht sagen, sondern eher Oberbauchbereich. Oberbauchschmerzen und Sie haben schwarze Stuhlgang, ja? So ein einmal habe ich gesehen, das war gestern. Einmal. Einmal. Das hat mich natürlich Gedanken gemacht und habe ich gesagt, ich gehe mal ins Krankenhaus. Oh, okay, ja. Haben Sie okay. Haben Sie ja Schmerzen? Okay. Wie viel? Entschuldigung. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Das ist drückend, ziehend, stechend. Gute Frage. Also gesagt, wenn ich den Attacker bekomme, so einen Schmerzattacker, so eine Druckgefühl, so eine Brennen auch, ja, würde ich sagen, so ein Brennen-Gefühl. Okay. Ja. Drinnen gefühlt. Ja, so ein Brennen, nicht drinnen, brennen, sondern als was brennt drin, ja. Ja, brennen. Okay, brennen. Okay. Ja. Und aber als sie gesagt, ja. So ein Druckgefühl Okay. habe ich schon, sondern auch außerhalb des Schmerzen habe ich so ein Druckgefühl im Oberbauchbereich, als ich so ein Verdauungsprobleme habe, ja. Also wenn Okay. man isst und so eine volle Gefühl im Magen hat, so diese Gefühl habe ich immer noch. Okay. Sie haben gesagt, Druckgefühl und Brennengefühl, ja? Ja, Brennengefühl ist jetzt eher bei Schmerzattacke und so ein volle Gefühl ist schon fast dauerhaft. Oh, okay. Okay. Ihre Schmerzen plötzlich begonnen oder allmählich begonnen? Die Schmerzen begannen eigentlich vor einer Woche ungefähr, sind langsam, sind das am Anfang so war so dumpf, bisschen Druckgefühl, war nicht so stark und im Verlauf hat sich natürlich intensiviert. Und seit 3 Tagen ab und zu habe ich so ein Brennengefühl auch. Und ja, dieser Druckgefühl ist immer da, aber. Okay, Sie haben gesagt, einmal schwarzer Stuhlgang, ja, und okay, das ist Oberbauchschmerzen. Okay, Genau. Ihre Appetit verändert oder Wie ist mit dem Appetit, meinen Sie? ja, Ihre Appetit seit einer Woche gut oder verschlechtert? Ja, oder Sie können auch so fragen, wie sieht es mit Appetit aus? Haben Sie Appetit oder haben Sie Appetitlosigkeit, seit Sie Okay. diese Probleme haben? Sie können das auch so formulieren. Ja? So eine Okay. einfache Frage, wie ist mit dem Appetit? Haben Sie Appetitlosigkeit oder ist es gleich geblieben? Ja, ich versuche sich so einfach so sagen, einfacher formulieren für sich. Ja? Ah, ja. Okay, an für sich Appetitlosigkeit habe ich nicht, aber Okay. ich habe so ein volles Gefühl, ja. Ich will Okay. essen, aber sobald ich etwas esse, ich fühle mich satt einfach, als ich einfach so eine große Portion gegessen habe, obwohl ich nach 3, 4 Löffeln schon dieses volle Gefühl bekomme. Okay. Okay. Machen wir Folgendes, als ich im Notaufnahme bin, dass Sie in der Türkei einen Patienten aufnehmen, wenn Ihr Assistent Arzt Weiterbildung, wie gehen Sie vor mit denen natürlich? Ja, so fühlen Sie sich ganz bequem, locker und stellen Sie Ihre Frage einfach, wie Sie einfach so ein fachlich richtig finden. Okay? Okay, ich konnte nicht alles verstanden. Könnten Sie bitte Fehler, wiederholen? Fehler. Dem kann Ja, Sie haben schwarzen Stuhlgang gehabt. sehr gut, ja. Wie war das? Das war und sehr, das ist sehr flüssig. Oder dünn fühlt sich ihre Konsistenz, ihre Stuhlgang. Wie Ich war die meine, ja, Konsistenz ich sozusagen? meine die Konsistenz ihrer Stuhlgang, ja. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, an und für sich, es war ganz normal. Ja. Es war weder wässrig noch hart, sondern auch ganz normaler Stuhlgang, aber so eine schwarz von der Farbe. Okay. Ja. Und das hat mich natürlich ein bisschen Gedanken gemacht. Okay. Okay. Ganz normaler Stuhlgang. Adam girtiniyor şu an. Ay, o tipi de falan gidelim. Daha iyi bakıyorum. Sesiniz gitmiyor. Ne? Koş bir Ne? de. Kapatalım. Hallo, können Sie mich hören? Hallo. Ja, zeigen Sie mich. Ja, ich höre ja Ihnen. Ja, okay. Ich höre Sie. Okay. Okay. Ihre Wir waren bei, habe wie die. haben Ja, genau, jetzt gehen Sie los, jetzt. Machen Sie weiter. Okay. Haben Sie Ihre Toilette Gewöhnlichkeit verändert? Zum Beispiel häufiger oder seltener geworden? Eigentlich an für sich hat sich nicht geändert. Ich gehe wie Nicht immer geändert. Ja. ein, zweimal pro Tag, manchmal dreimal. Ihre Frage Okay. bestimmt geht um, ob ich Verstopfung habe oder eher Durchfall. Ich habe weder Verstopfung noch Durchfall. Ja, haben Sie Verstopfen oder Durchfall? Ne, ich habe weder Verstopfung noch Durchfall. Das heißt, der Okay. Stuhlgang an für sich ist normal. Verstopfung und Durchfall, ja? Nein, weder Verstopfung noch Durchfall, das heißt keine von dir beiden. Ha, okay. Ganz normal Durchfall, ganz Ganz normal normaler Stuhlgang, okay. Stuhlgang, genau. Okay. Okay. Wie stark Ihre Bauchschmerzen auf einer Schmerzskala? 1 ist sehr leichter Schmerz, 10 ist unerträglicher Schmerz entspricht. Okay. Wie stark ist Ihre Bauchschmerzen? auf Ja. eine Schmerzskala zwischen 0 bis 1, wenn man 0 keine Schmerzen bezeichnet und 10 starke Schmerzen, wo man nicht halten können, durchhalten können. Ich würde sagen, während die Schmerzattacke habe ich so eine Schmerzskala von ungefähr 8 bis 9. Aber sind kontinuierlich, dann habe ich dann ungefähr so eine sehr dumpf, so eine Druckgefühl, das ist auch unangenehm, das ist wie Schmerzen, ja. Das ist ein zwischen 2 bis 3, ja. Als ich Zwei bis Schmerzen drei. habe, ja, habe ich so ein Druckgefühl. Außer Schmerzattack 2 und oder 3, ja? Ja, Okay. außer Schmerzattacke-Zeitraum ist zwischen 2 bis 3, während Schmerzattacke-Zeitraum ist bis 8 und 9. Okay. Haben Sie gefühlt? Ob ich Fieber, haben Sie Fieber gehabt oder hatten Sie Fieber oder haben Sie hohe Temperatur Also gemerkt? hatten Sie Fieber? Ja, ich habe es leider nicht gemessen, aber mir war etwas warm, aber ich gehe davon aus, das war keine Fieber. Das ist durch Stress, durch die Schmerzattacke natürlich hat man ab und zu natürlich so ein anderes Gefühl, so ein warmes Gefühl, aber richtig Fieber habe ich nicht gehabt. Wasser lassen. Wie es mit dem Wasser lassen? Eigentlich an für sich normal. Okay, was ist okay. Ich möchte noch fragen, Übelkeit, wenn nach Übelkeit der erbrechen. ja haben Sie Übelkeit gehabt? Leicht ja. Eigentlich seit gestern habe ich etwas Übelkeit, so leichte Übelkeit. Ich habe zu Hause Medikamente gehabt, die ich von meiner Frau war, und davon habe ich schon ein Stück genommen. Das hat nicht geholfen. Okay, welche Arzneimittel haben Sie eingenommen dagegen? Ja, das war, sie heißt so ein MCP, steht drauf auf dem Beipackzettel, MCP. Aha. 95 Milligramm, ja? 95 Nein, so eine Milligramm. 10 Milligramm. Ah, 10 10 Milligramm, Milligramm. Entschuldigung. 10 Milligramm. Entschuldigung. Okay, haben Sie erbrochen? Nee. Nee. Okay. Und das was war ich möchte Ihre Vorerkrankung über Ihre Vorerkrankung fragen. Ja? Haben Sie haben Sie Probleme und chronische Probleme, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit, hoch Blutdruck und oder hoch Blutfettwerte? Okay, Sie fragen, ob ich eine chronische Erkrankung habe, ob ich unter einer chronischen Erkrankung leide. Das würde ich sagen, nein. Ich habe bisher mich immer wohl gefühlt, war nie krank gewesen, war nie beim Arzt gewesen. Mein Blutdruck war immer okay an für sich. Ich habe keinen Bluthochdruck, auch Blutzucker habe ich nie gemessen, habe ich auch nicht gebraucht zu mal messen. An für sich von Gewicht und Größe her, auch von den Körperbelastungsseite sehe ich auch ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Ich mache Sport, ich gehe ins Fitness. Jogging mache ich ab und zu und Fahrradfahren. Das sind halt meine Hobbys, aber als ich gesagt, ich war nie krank. Okay, das ist sehr gut. Okay. Okay. Haben Sie Allergien? Zum Beispiel Ob ich bekannte Allergie habe? Lebensmittel oder Kontrastmittel. Okay, ob ich Allergie habe oder Unverträglichkeit, Ja. meinen Sie? Ja, ich Weil meine. Allergie ist anders, Unverträglichkeit ist anders, ja? Das muss man Okay. unterscheiden, ja? Ich habe, als Sie gesagt, ich habe nie so immer oft die Medikamente eingenommen, wo ich jetzt sage, ich habe bekannte Allergie, kenne ich mich damit nicht aus. Und Unverträglichkeit habe ich auch nicht. Okay, Also Lebensmittelunverträglichkeit habe ich nicht. Daher, ich vertrage alles sehr gut. okay, sehr gut, ja. Okay. Haben Sie Schlafstörungen? Ich meine Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Ich habe eigentlich, bis vor einer Woche war alles gut. Seit einer Woche habe ich, muss ich sagen, ein Problem mit dem Durchschlafen, weil ich diese volle Gefühl habe, diese Druckgefühl habe im Oberbauchbereich. Das ist natürlich unangenehm, ja. Warte mal. Okay. Aber okay. Außer dieser Zeit haben Sie keine Schlafstörungen, ja? Ich habe keine Schlafstörung. Außer dieser Zeitraum. Bis vor einer Woche war alles okay. Sehen Sie? Okay. Das ist gut. Okay. Herr Schmidt, rauchen Sie? Nicht mehr seit ungefähr vor 20 Jahren, bis vor 20 Jahren habe ich geraucht. 20 Und Jahre seit 20 geraucht. Jahren rauche ich. Bis vor 20 Jahren. Das heißt, Sie wollen gerne wissen, wie lange ich geraucht habe. Ungefähr 10 Jahre habe ich geraucht, ja. Zwischen 1990 bis Jahre 2000, so ungefähr 10 Jahre war das. In diesem Zeitraum habe ich geraucht, ungefähr auch so ein 10 bis 15 Zigaretten pro Tag. Okay, 10 Jahre geraucht. Sie haben 10 Jahre geraucht und wie viele Zigaretten hatten Sie geraucht? 10 bis 15. 10 10 bis bis 15. 15. Okay, 15. Okay. Ja. Okay. Okay. Trinken Sie Alkohol, Herr Schmidt? Ja, am Wochenende trinke ich gerne mit Freunden sind eher zwei, drei Gläser Wein und Zwei, drei. ein, zwei Bier sozusagen. Ja, okay. Am Wochenende, ja? Okay. Ja, genau. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist die Routinefrage. Hatten Sie mit Drogen Erfahrung gemacht? Ob ich mal Droge genommen habe, nee, habe ich nie gehabt. Okay, das ist gut. Okay. Ja. Nun, Familiennamen möchte ich fragen. Ja. Sind Ihre Eltern gesund? Herr Schmidt, sind Ihre Eltern gesund? Die sind nicht mehr im Leben, die sind schon tot. Okay. Fast vor 10 Jahren. Die waren beiden schwer krank, sozusagen. Meine Mutter hatte Lungenkrebs und mein Vater hatte Darmkrebs. Darmkrebs, okay. Okay. Herzlichen Beileiden. Alles gut, ich habe nichts dafür. Ihre Mutter wegen Lungenkrebs gestorben und ihr Vater Darmkrebs gestorben, ja? Okay. Ja, Sind genau. ihr haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Keine Geschwister. Okay. Okay. Okay. Sind Sie verheiratet, Herr Schmidt? Ich war verheiratet, aber jetzt nicht mehr. Ich bin geschieden. Okay. Okay. Okay. Sie leben allein oder? Ich lebe allein, ja. Ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, die sind schon groß. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Die beiden sind kein gesund, die haben auch kein Problem. Okay. Ihre Kinder sind gesund, ja? Ja, genau. Okay, gesund. Ja, genau. Okay. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben zu viel Sport treiben, ja? Ich so Normalerweise. viel kann ich nicht sagen, aber ich versuche so Sport zu Okay. treiben. Okay. Ja. Ich habe meine alle Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, mir ist etwas schwindelig. Ich wollte gerne wissen, was mir vorsteht, was Sie planen, wie das aussieht, ob ich hier aufgenommen werde, ob ich entlassen werde, Ha, okay, Sie welche haben Diagnostik schwindelig. würden Sie Okay. führen? Sie haben Ja, schwindelig gesagt, ja? Sie haben schwindelig, sagt man nicht. Sie haben Schwindel oder ihr ist schwindelig? Okay, Haben Sie danke. Schwindel? So fragt man. Okay, haben Sie Zurzeit Ja, mir ist Schwindel? etwas Schwindel, ja genau, ich habe etwas Schwindel. Okay. Okay. Haben Sie wegen dieser Schwindel waren Sie nein haben Sie hatten Sie früher Schwindel gehabt seit außer dieser Zeit? Ob Schwindel bei mir bekannt ist, ob ich schon mal Schwindel gehabt habe. Ich habe nie Schwindel gehabt. Das ist erst seit 2 Tagen. Heute ist etwas mehr. Ich gehe davon aus, es hängt zusammen mit meinem aktuellen Problem. Okay, Es Sie hängt haben zusammen mit meinem Schwindel, aktuellen okay. Problem. Okay, ich würde Ihre Blutdruck messen. Ja. Okay. Haben Sie wegen dieser Schwindel beim Laufen geschüttelt oder waren Sie Bewusstseinsverlust? Ob ich, nee, also eine starke Schwindel, wo ich meine Bewusstsein verloren habe, könnte, war es nicht. Ich habe mich nicht gestürzt bisher. Das ist nur, wenn ich aufstehe schnell oder wenn ich lange stehen bleibe, dann ist mir schwindelig. Okay. Okay, danke schon. Ich würde gerne Ihre Blutdruck messen. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Fragen an mich? Als ich habe meine Frage gestellt, ich warte auf Ihre Entscheidung. Okay. Ja, ich würde gerne Ihre körperlich untersuchen. Dann würde ich Blut abnehmen. Okay. Danach Ja. danach würde ich wahrscheinlich Bildgebinde verfahren und dann wieder Ihnen sprechen, ja, Alles klar. Das okay, heißt, könnte. Sie werden das entsprechend intern klären und dann mich auch mitteilen, was ich noch zu tun Ja. habe oder was ich noch achten müssen. Ja, könnten Sie bitte, nehmen Sie bitte Platz. Ich rufe Ihnen gleich ab, ja, abrufen. Okay. Ich rufe Sie schon für, genau, ja. Haben Okay. Kollegen andere Fragen? Kollegen und Kolleginnen. Bitte schön. Da gibt es viele Fragen, die man noch stellen Ja, soll. viele Fragen, aber erst einmal. Das wurde gefragt, hat der Präsident Übelkeit unterbrochen? Ich habe nicht gehört. Ja, ich hatte Übelkeit. Ich habe was dagegen genommen. Das wurde gefragt und ich habe es beantwortet. Ja. Die haben gesagt, Dişmezatake haben. Bir davet ihreşmez atake an und Wie lange dauert das? wie lange davet Ja, und Yataka. wie oft kommt zu einer Attacke? Okay, wie oft ich Attacke bekomme und wie lange dauert das? Ich kann das einfach beantworten. Die Attacke an für sich hält sich mindestens in eine Stunde, wenn ich gar nichts einnehme. Ich muss schon was einnehmen gegen Schmerzen. Und die kommen so eine zwei bis dreimal seit gestern, ja. Ist nicht so häufig. Haben Sie diese Schmerzen etwas Medikament eingenommen? Ob ich so eine Schmerzmittel eingenommen habe, das meinen Ja. Sie, oder? Habe ich gesagt, ich muss da einnehmen und das habe ich auch getan. Ich hatte zu Hause, ich habe immer noch zu Hause Novalgien. Und als ich den Attacker oder das, als sobald ich das Gefühl bekam, dass ich die Attacke bekommen jetzt, dann habe ich sofort den Novalgien eingenommen. Wie oft Novalgien einen Tag haben Sie eingenommen? Seit gestern ungefähr dreimal pro Tag bis 1000 Milligramm. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Ob so eine gleiche Symptome hatte Ja, oder was meinen Sie? gleiche Beschwerden. Bauchschmerz. Gleiche Beschwerden habe ich nie gehabt, nee. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Gute Frage. Das habe ich nicht genau geachtet. Aber wenn ich dann etwas Alkohol trinke, dann ist es schlimmer. Da muss ich mich verzichten auf Alkohol. Das tue ich auch und trinke keinen Alkohol, seit ich die Schmerzen habe. Okay. Haben Sie öfter Sodbrennen oder Säureaufstoßen? Sie haben gesagt, Völlegefühl, dauerhaft Völlegefühl haben Sie, aber Genau. Sondern, öfter ja, die Sodbrennen habe ich oder auch seit längerer Zeit. ja. Dieses Säureaufstoßgefühl habe ich seit längerer Zeit. Ungefähr seit 2 Monaten, muss ich sagen. Aber ich habe es nicht geachtet. Ich habe gedacht, das liegt daran, dass ich ein bisschen viel trinke oder dass ich auf meine Ernährung nicht achte oder Stressbedingungen. Ich habe versucht, immer auf die Sache, die ich im Leben jetzt erlebe, zu verkaufen. Aber ob das stimmt, weiß ich auch nicht genau. Aber ich habe so ein Sodbrennengefühl. Okay. Wenn Sie Bauchschmerzen bekommen, Geschichte noch etwas durchleben sagen. Zum Nochmal bitte, wenn Beispiel, ich den Schmerz. Wenn Sie Bauchschmerzen bekommen, geht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel Halsklopfen, Stolpern, Schweißausbruch. Okay, ich habe so eine andere Erscheinungen haben. Ja. Im Sinne von so eine Symptome, die Sie jetzt gezählt haben, muss ich mich überlegen jetzt. So eine, natürlich so ein Halsrasen habe ich. Ja. Das ist halt so, wenn ich die Schmerzen habe. Natürlich, dass ich glaube, das ist auch normal, muss das sein, dass wenn man Schmerzen hat oder Schmerzen hat, wo kommt, dass man diese Gefühl, diese Panikgefühl bekommt, ja. Panik, okay. Und das gehört dazu. Ansonsten mehr habe ich nicht. Strahlende Schmerzen in einer bestimmten Region auf. Ja, so inzwischen beide Schulter. Okay. Wie viele Jahre trinken Sie Alkohol? Seit wie lange und Ja, wie seit viele wie Jahre haben Sie lange? getrunken? Ja. Also seit wie lange trinken Sie Alkohol? Ja. Seit ungefähr 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Ja. Sie haben gesagt, erste, vierte 1962. Aber Sie haben noch gesagt, 70 Jahre alt, aber 60 Jahre alt. Ja, 62 geboren. Ich glaube, das 22 macht 6 Jahre, oder? Nein, 60 Jahre. Ja, 60, 60 habe ich gesagt, Ja. 60 Jahre alt. Ja. Okay. In letzter Zeit Ihr Gewicht merklich verändert, ab oder zugenommen? Ob ich in der letzten Zeit ab oder zu genommen habe. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt ungefähr, kann sein, dass ich jetzt in der letzten Woche mehr darauf geachtet habe, ungefähr 2, 3 Kilo abgenommen. Aber seit wie lange und wie, das kann ich nicht genau sagen. Haben Sie Atemnot? Nee. Okay, danke schön. Das war's. Okay. Es steht Frage Ja. Schluckbeschwerden. Haben Sie häufig manchmal Schweiß vor Augen? Sie haben gesagt, hatten Sie Nee, früher? nicht häufig. Nee, Ja. nee. Aber es sind Schluckbeschwerden, wurde auch jetzt gefragt in Gruppe. Ja. Die habe ich auch nicht. Okay, danke schön. Als das Gespräch können wir anfangen, Jakob. Ja, starten Ja, dann, wenn wir keine natürlich. Fragen mehr haben. Okay. Bitte schön. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Ja. Herr Walter Schmidt hat sich wegen obere Bauch ungefähr eine Woche obere Bauch obere brennende Bauchschmerzen hat uns vorgestellt. Ja, er habe seit eine Woche ja Bauchschmerzen und er habe einmal schwarze Stuhlgang gehabt. Das war gestern. Seit 3 Tagen habe er volle Gefühl. Nach 3 oder 4 Löffel gegessen habe, habe er volle Gefühl und Er habe ganz normale Defekation und ja, er ja, er sein Schmerzen strahlt ihr Schulter aus und seit einer Woche habe er 2 oder 3 Kilo abgenommen und ja, wenn er Schmerzattack habe, habe er 8 bis 9 Schmerz auf Schmerzskala liege und außer Schmerz habe er 2 oder 3 auf Schmerzskala liege und ja und eine kurze Unterbrechung. Ja. Die Vorstellung, wie Sie das machen, können wir das in Gruppe so uns insgesamt so einen Vorschlag machen, wenn Sie so bei jeder Symptome, wie Sie das beschreiben, wie kann man das noch besser beschreiben können, dass Sie mal auch für Sie, dass das besser lernen können. Ja? Vielleicht, das finde ich besser, dass man so eine verschiedene Art von Vorstellung zu hören und damit man die einfachste, was für Sie besser passt, auch den zu lernen eigentlich. Sie machen es gut, aber Sie sind ein bisschen durcheinander. Merken Sie das auch, oder? Okay. Ja, okay. Ich bin nicht gut, ich verstehe. Ja. Ja, aber Sie machen es gut, also machen Sie es weiter. Okay. Machen Sie weiter. Ja, am Ende werden wir nochmal korrigieren alles. Okay. Er habe einmal schwarze Stuhlgang gehabt, aber außer diese Beschwerde Stuhlgang normal, ihr Stuhlgang nicht wässrig, nicht dünnflüssig, nicht das ist normal Stuhlgang. Und ja, er habe leichte Übelkeit gehabt. Wegen dieser Übelkeit hatte er Metoclopromid 10 Milligramm angenommen. Er habe kein Erbrochen. Und sein chronische Erkrankung ist unauffällig und Allergie und Unverträglichkeit sind unauffällig, kein bekannt. Ja, und er nehme regelmäßig keine Medikamente ein. Er rauche, er hatte, ja, 10 Packers, er hatte 10 Packers Zigarette. Er trinke am Wochenende 2 oder 3 Wein und 1 oder 2 Bier seit 5 Jahren. Seine Mutter hat wegen Lungenkrebs gestorben. Sein Vater war wegen Darmkrebs gestorben. Okay, er habe keine Geschwister. Er lebe alleine. Ihr Tochter und Sohn sind gesund. Er habe noch Schwindel. Ja. Schwindel. Das war alles von meiner Seite. Okay, ich will das jetzt als Beispiel zusammenfassen, wie Sie das gemacht haben. Das war nicht schlecht, war gut, aber kann man schon etwas verbessern. Ja, natürlich, verstehe. Sie sollen sich ein bisschen konzentrieren. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, vor allem wenn man die Sprache erstmal versucht zu beherrschen und nebenbei denn die Anamnese auf eine andere Sprache ist nicht einfach. Ich würde es einfach vorstellen. Der Patient ist 60 Jahre alt, stellte sich mit Oberbauchschmerzen vor. Anamnestische Schmerzen sind seit einer Woche. So ein Druckgefühlartig mit Attacke ab und zu bis dreimal pro Tag, seit zwei Tagen. Die Schmerzattacke sind stark. Wenn man nach Schmerzskala gefragt hat, das war zwischen 8 bis 9, der hatte gegen Schmerzen wohl zu Hause Novalgin eingenommen. Das hat ihm geholfen. Anamnestisch noch dazu, der hatte Stuhlgang ganz normal gehabt bis vor zwei Tage. Seit zwei Tagen hat einmal einen schwarzen Stuhl gesehen. An für sich die Stuhlkonsistenz ist normal, hat weder Durchfall noch Verstopfung. Ja, es sind Familienanamnese, jetzt eine gewöhnliche Anamnese, der hat bis vor 10 Jahren geraucht, insgesamt 10 Jahre davor und 10 bis 15 Zigaretten. Er trinkt auch seit 5 Jahren Alkohol, sind 2 bis 3 Gläser Wein am Wochenende plus 2, 3 Bier oder 1 bis 2 Biere, habe ich gesagt. Wie kann man das noch beschreiben? Ein Familienanamnese, der Drogen wurde verneint, Familienanamnese, die Eltern sind schon verstorben, die Mutter hatte wohl Lungenkrebs, hatte wohl, weil wir berichten das, was wir gehört haben, wir wissen es nicht genau. Ja? Der Vater hatte wohl auch Darmkrebs gehabt, hat keine Geschwister. Ich habe versucht, jetzt schnell und grob zu beschreiben, wie man das macht. Und dann sagt, ja, ich habe so eine Körperuntersuchung durchgeführt, weil wenn man in der Notaufnahme jemanden mit sowas Verdacht auf einen Schwarzstuhlgang, T-Stuhl sieht, da muss man auch anamnestisch, auch so ein, fachlich auch richtig untersuchen. Er berichtet zu dem, was ich noch vergessen habe, der hat seine Schwindel seit 2 Tagen, orthostatische Schwindel. Auch wahrscheinlich ist ein liegt an den aktuellen Problemen. Und was noch dazu? Ich habe Blutuntersuchungen durchgeführt, ich habe Körperuntersuchungen durchgeführt und jetzt lasse ich an Ihrer Hand Rest. Was würden Sie noch machen? Ya, anlaşıldı mı burası buraya kadar? Ya pardon. İşte. Evet. Ben şey yapmak istedim. En azından tekrar siz dinleyince en azından hani nasıl şey yapabilirim? Teşekkür ederim abi. Bir çerçeve çizebilirim. Şey yapmak için. Biliyorum çünkü kolay değil yani. Zor. Ama kendisi böyle en kolay çerçeve bulun. Belki benimki de zordur. Diğerlerinden de dinleyin. yani en kolay bulmaya çalışın. Çok komplike değil. Basit ve Evet. kolay şey yapmaya çalışın. Yoksa ben daha böyle perfect cümle kullanmaya peşine koşarsınız, o basit cümleleri de unutuyorsunuz. Tamam. Çünkü Almanca ne kadar detay gidersiniz o kadar da şey olursunuz, boğulursunuz Anladım hocam. Tamam, yani. teşekkür Öyle ederim. Teşekkür ederim. bir Sağ şimdi olun. şey geçeceğiz. Tedavi kısmını falan hani böyyle bir hasta gelirse acilde was machen wir? Ja, eine Notaufnahme. Muss man den Kreislauf kontrollieren? Unbedingt. Man soll das Patient auch ins Bett legen lassen. Blutdruck, Laboruntersuchung, große Routine mit Blutbild, Grinnung. Warum Grinnung? Das kann sein, dass eine Grinnungsstörung dahinter liegt. Ja, der trinkt Alkohol. Es kann sein, dass er Leberprobleme hat, und Leberfunktion natürlich. Dadurch hat man auch Grinnungsstörungen. Ja. Die Sache muss man unbedingt ausschließen. Und was würden Sie noch machen? Jetzt jemand in die Gruppe hat auch geschrieben. Zugang legen, Blutgruppe bestimmen. Sehr gut, ja genau. Und wenn man Zugang legt und wenn man niedrig Blutdruck hat, was gibt man denn? Natürlich Infusion, Ringer, ja. Und was machen Sie weiter? Sie sind Assistenzarzt in Notaufnahme, Sie haben seine Patient jetzt, was machen Sie? Bild gibinde, ya zwei Ebene, abdomengrafi, das Hava sıvı Warum seviyesi machen var, Sie das? Die Sistas machen Sie nur einfach, wenn Sie eine akutes Abdomen haben. Wenn Sie sagen, der hat einen war. Ileusverdacht oder Perforationverdacacht, machen Sie jetzt das Röntgen. Aber in diesem Fall, das bringt Ihnen nichts. Der Patient hat keine Bauchschmerzen. Der hat keine Stuhlprobleme. Digital rektal Untersuchung, ja. Das machen Sie, das gehört sich zur Körperuntersuchung. Ja, richtig. Yani Abdomen-Ultrason, genau, Ultraschall. Das machen Sie auch richtig, damit Sie eine Freiflüssigkeit, Luft oder Abszess auszuschließen. Und wir gehen jetzt zum Richtung Diagnostik. Was machen Sie noch? Sie haben Zugang gelegt, ja. Sie haben Ultraschall gemacht. Durch den Zugang haben Sie Flüssigkeit gegeben, Blut abgenommen, Blutgruppe und so weiter und so was. Und jetzt haben wir jetzt Ultraschall gemacht. Und wann machen Sie eine Gastroskopie? Machen Sie eine Gastroskopie in diesem Fall? Endoskopie? Was vermuten Sie hier? Zum Beispiel ich denke Gastroskopie wegen Leber-Zirrhose, wenn Leber-Zirrhose habe, özel Leberzirrhose Fall braucht man keine Gastroskopie. Wegen ja Leberzirrhose natürlich braucht man ja einen aber Ultraschall. okay. Was soll man mit Gastroskopie ausschließen? Was sind die Symptome? Ja, der hat Schwarzstuhlgang, der hat Oberbauchschmerzen. Was davon gehen wir aus erstmal? Was hat er denn? Was vermuten wir? Der hat obergastrointestinale Blutung auch wahrscheinlich, ja? Der hat auch wahrscheinlich Magenblutung. Schwarzer Stuhlgang, Urbauchschmerzen, Alkohol in Anamnese. Was braucht man noch? Reicht das? Und wie geht man damit? Man nimmt den Patienten auf. Und was macht man denn? Blutuntersuchung. Was will man in Blutuntersuchung sehen? Die HB-Werte. Wie hoch, wie niedrig ist das? Hat er stark abgefallen oder nicht? Wenn der HB stark nicht abgefallen ist, das ist kein akutes Ereignis, wenn es nicht akut ist, jetzt Interventionsbedürfnis, kann man stationär aufnehmen, Tage später endoskopieren. Wenn man einen starken HB-Abfall hat, dann muss man sofort endoskopieren. Das ist eines, warum man Blutuntersuchungen macht. Zweites, man achtet auf den Gerinnungswert, wie die Gerinnung aussieht, hat er eine Gerinnungsstörung oder nicht. Die nimmt man ab und Leberwerte, damit man in der Leber Funktionsstörungen im Sinne von, wenn man Leberzirrhose hat und so weiter, damit wir dies ausschließen. Und Nierenwerte auch noch dazu, weil wenn man blutet, natürlich kann man auch in Richtung Nierenversagen rutschen. Das heißt, wenn man Flüssigkeit verliert, Blut verliert, dann ist man trocken. Ja, das heißt, Volumen ist weniger. Wenn man wenig Volumen hat im Körper, natürlich, der Nieren wird nicht gut versorgt. Damit ist die Nieren Funktion, damit die Nierenfunktion wird sich verschlechtern. Ja, deswegen muss man die Nierenfunktion auch mitmachen und anschauen. Und noch in der Notaufnahme machen sie auch ein EKG, weil das kann auch eine Herzrhythmusstörung verursachen. Ja? Das haben sie auch alles gemacht jetzt in der Notaufnahme. Und wenn sie jetzt in die Richtung, wenn sie in der Meinung sind, dass es eine Ja, dann gehen Sie, sagen Sie Ihrer Oberarzt, Ihrer Facharzt in der Ambulanz, wir haben einen Patienten, Ihrer Gastroenterologe, wir haben einen Patienten mit Oberbauchschmerzen, Verdacht auf Magenblutung. Das kann man nicht wissen, aber obergastrointestinale Blutung, der hat Schwarzstuhlgang, ich habe rektal untersucht, passt das auch, ich habe Schwarzstuhlempfänger gesehen. Auch wenn man das nicht sieht, spielt keine Rolle. Was man braucht, sagt man, HB ist abgefallen, Patient hat anamnestisch auch, alles passt zur gastrointestinalen Blutung, ich mache Magenspiegelung und dann geht man mit am Endoskopie rein. Dann sieht man, von wo man blutet, genau. Und was man noch mit der Endoskopie ausschließen kann, dass diese Varizen, was Sie vorhin erwähnt haben, ja, der Leberzirrhose. Sie haben gesagt, wir machen Gastroskopie. Teilweise stimmt, aber was wollen wir mit der Gastroskopie ausschließen, ist die Varizen. Ob man eine Varizen hat oder nicht. Aber man macht nicht eine Endoskopie, um eine Leberzirrhose auszuschließen. Man macht eine Endoskopie noch dazu, wenn man keine Blutung hat, um den Grad des Leberzirrhose zu einschätzen und die Komplikationen, die hinter der Leberzirrhose stehen können, die man auch ausschließen oder sehen. Ja, damit man auch kleben kann, auch das klebiert man das, wenn man Varizen hat, damit das nicht blutet, ja? Okay, wir haben das gemacht, Labor abgenommen, EKG gemacht, Ultraschall gemacht, gastroskopiert. Wenn wir im Gastroskopie eine Blutungsstelle sehen, Quelle sehen, die kann man manchmal gut anbehandeln. Man unterspritzt es mit seinem Supra und dann steht man den Blutungen sehr gut. Und in diesem Fall würde man eine Koloskopie auch machen, weil in der Gruppe stand auch so eine Koloskopie im Chat. Man wird das nicht machen, solange man sicher ist. Wenn man nicht sicher ist, dann wird man das machen, ja. Und CT macht man auch fast nie. Warum? Weil, was wollen Sie damit erreichen? Sie haben doch mit der Magenspiegelung gesehen, dass der Patient blutet aus dem Magen oder der Duodenum ist wurscht. Ja, und Sie haben das anbehandelt, dann brauchen Sie kein CT. Was wollen Sie damit mit CT erreichen? Wenn Sie jetzt eine Tumor sehen im Magen, dann brauchen Sie eine CT, damit Sie die TNM-Klassifikation machen. Okay, ansonsten brauchen Sie keine CT. Akutes Abdomen brauchen Sie, aber hier haben wir keine akutes Abdomen-Anamnese. Und Koloskopie machen wir auch nicht, weil wir wissen, von wo der Patient blutet. Und ansonsten, ja, der Rest behandelt man nach dem symptomatisch, was Patient halt hat. Wenn er starker geblutet hat, HB von 6, dann geben wir EKGs. Und wenn das Herz problematisch ist, dann liegt auch anhand der Blutung vielleicht Herzrhythmusstörung, Vorflimmern, das muss man auch Mittelflüssigkeit und so weiter gut anbehandeln. Wenn das nicht geht, dann gibt man einen Beta-Blocker. Da muss man nicht tief jetzt gehen. An der Schilddrüse, wenn es damit eine Schnurrmacht,